Mann, dann räumen eure Scheiße weg. Mit 23 arbeitslos, ein Kind kommt noch dazu. Denk daran, zum nächsten Mal dein Glück als CDU. Beschlossene Sache, achte zu, die Steuern gehen rauf. Halt die Schnauze und bezahle, reg dich bloß nicht auf. Beschlossene Sache, achte zu, die Steuern gehen rauf. Halt die Schnauze und bezahle, reg dich bloß nicht auf. Hör auf zu denken.